Adio, Donna Grazia, und war es noch so schön. Die Zeit des Glücks ist um, wir müssen auseinander gehen. Adio, Donna Grazia, du warst mein Sonnenschein. Zu jeder Stunde meines Lebens denk ich dran. Leb wohl, meine kleine Madonna. Leb wohl und behalte mich lieb. Leb wohl. Zweier Menschen kreuzen, dann wandern sie gemeinsam wohl ein kleines Stück. Doch magst du noch so mit den Stunden geizen, du kannst nicht halten dieses bittere süße Glück. Nun geh ich schweigend durch die dunklen Straßen und fühle, dieses ist das allerletzte Mal. Ich bin so einsam und ich kann's nicht fassen, es war ein stiller Abschied ohne Hoffnungsstrahl. Meine kleine Madonna, leb wohl und behalte mich lieb. Leb wohl und behalte mich lieb.